Du siehst mich und du siehst mich nicht. Meine grüne Korthose, mein oranger Wollpullover, meine blauen Lederstiefel liegen vor dir auf dem Boden. In Körperform, ein Kleidermensch. Du schaust ihn an. Ein singendes Knistern dringt aus dem Flur. Es kommt aus deinem Arbeitszimmer. Ein melodisches Zischen und Säuseln der Geräte und Überschwung. Ein Funken wie von einem Wirbelwind. Ein elektrisches Die Gedankensenderin. Hörspiel von Till Müller-Klug. Mit Miriam Abbas. Musik Christoph Theiler. Technische Realisation Anna Kunzio. Regieassistenz Maria Lindt. Regie Renate Pitroff. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin mit dem Österreichischen Rundfunk 2002.